22 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine extra Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Am ersten Mittwoch des Monats haben wir normalerweise eine Sondersendung. Manchmal blicken wir zurück auf Ereignisse des Vormonats. Diesen Monat wollen wir etwas weiter zurückschauen. Und zwar in den Oktober 2019. Dort fanden im Berliner Mehringhof die Anti-Knast-Tage statt. Zu Gast war dort unter anderem auch Michael Koch vom Toccata e.V. Das ist ein Verein aus Offenbach und Hanau und Frankfurt am Main, die Unterstützung für Indigene in den USA organisieren. Und er hielt einen Vortrag über die lange Geschichte der Repression und den Widerstand der Indigenen, und er spannte da einen ganz weiten Bogen von vor der Staatsgründung der USA aus der Kolonialzeit bis hin zu den aktuellen Protesten gegen Ölpipelines. Wir haben einige Ausschnitte aus seinem Vortrag heute zusammengestellt und die hört ihr jetzt in dieser Sondersendung. Ich wünsche gute Unterhaltung. Jahrhundert zu bleiben, ist eine Art von Repression, die Grenze umreißt vom Völkermord hin eher zum Ethnozid, also als eine Unterform vom Genozid. Und das Zitat ist auch tatsächlich ein Zitat aus der Zeit gewesen, den Indianer töten, um den Menschen zu retten. Jetzt ging es nicht mehr darum, die Natives militärisch oder mit krankheitsverseuchten Klamotten zu eliminieren, zu liquidieren, sondern den Menschen sehr wohl leben zu lassen, aber sozusagen Erziehung, Umerziehung, weiße Bildung, seine eigene Herkunft, Kultur, was weiß ich, den Indigenen zu entfremden. Wir hatten ein Symposium vor 3 Jahren zu Linda Peltier, 3 Tage in Heidelberg, und hatten dort einen indigenen Musiker und auch AIM-Aktivisten. Der hat eine eigene Biografie geschrieben und auch da drin den Prozess beschrieben, wie es ihm da so gegangen ist. In dieser Boarding School, so heißen sie in den USA, Residential Schools heißen sie in Kanada. Diese Art von Umerziehung. Kurz beschrieben, man wurde der Familie zwangsentnommen. Regierungsvertreter oder irgendwelche von christlichen Kirchen oder vom BIA vorgefahren, holten die Kinder aus der Familie raus, in den Niederstand der Eltern, Großeltern, was auch immer, und haben sie dann manchmal relativ nah, manchmal auch extrem weit entfernt in diese Boarding Schools gebracht. Und dort durfte man die Kinder ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen, ihren Glauben nicht mehr nachkommen. Sie mussten sich äußerlich umändern, die langen Haare wurden gekürzt, sie mussten Klamotten abgeben, wurden in Uniformen gesteckt und. Ich lese gleich noch daraus eine Passage aus dem Buch von Leonard vor, oder von unserem Buch vor, und zwar wie es ihm biografisch damit ging. Mitch Walking Elk arbeitet selbst als Sozialarbeiter an der Schule und versucht gerade mit Bildung und Erziehung so etwas wie Entkolonialisierung gerade zu betreiben, also wieder eine Art Emanzipation. Und ja, er hat aber das umgekehrt erfahren, es war spannend. Und dann saß er auf dem Podium und hat keinen geraden Ton mehr noch von einer Minute rausgekommen. Er schaut mich auch mal liebsinnend an und sagte, Mike, lies doch mal was aus meinem Buch vor. Ich merkte, er kämpft mit den Tränen. Er kam nicht mehr in die Situation leben zu können. Er ist völlig irgendwo in sich zusammengebrochen. Ich dachte mir, was ein Scheiße, dass wir ihm das jetzt haben angetan. Danach geht es wieder ein paar tausend Jahre. Irgendwann holt sie das Trauma an, das Individuelle, aber auch das Kollektive. Und das ist da nicht passiert. Das ist also eine sehr traumatische Erfahrung gewesen, die diese jungen Menschen da ausgesetzt waren. Und zwar, Linnert hat es selbst geschrieben auf dem Wege hin zu seiner eigenen Politisierung. Im folgenden Herbst wurden sowohl Betty Ann als auch Linnert von Regierungsbeamten abgeholt und gegen ihren Willen und gegen den Willen ihrer Großmutter in eine BIA-Internatsschule nach Weatherton in Nord Dakota gebracht. Dort angekommen, bekamen sie zuerst ihre Haare kurz geschoren, mussten sich danach nackt ausziehen, um sich gegenseitig zwecks Desinfektion mit DDT zu überschütten und so lange gegenseitig abschrubben, bis sie bluteten. Dann wurde ihnen ihre Bekleidung abgenommen und gegen eine uniformähnliche Anstaltskleidung eingetauscht. Lunard erlebte die Jahre in der Boarding School wie Hunderttausende anderer indianischer Kinder seit Generationen. Zitat aus seinem eigenen Buch, Mein Leben ist mein Sonnentanz: Ich betrachte meine Jahre in Wadden als meine erste Haftstrafe und bekam sie wegen des gleichen Verbrechens wie all die anderen, weil ich Indianer bin. Pelletier musste wie alle anderen indianischen Kinder und Jugendlichen in der Nazi-Schule Englisch sprechen und immer wieder, wenn er beim Sprechen seiner Stammessprache erwischt wurde, wurde er brutal von dem Erziehungspersonal geschlagen. Nochmal ein Zitat von ihm: Man kann wohl sagen, dass der erste Gesetzesverstoß meiner Verbrecherlaufbahn darin bestand, meine eigene Sprache zu sprechen. Und das kein Gewalttat ist. So Lindner zu seiner Zeit, als er zwischen seinem 9. Lebensjahr und seinem 12. Lebensjahr in einer Boarding School untergebracht war. Es gibt viele Filme, die über dieses Boarding School Phänomen berichten, und es gibt auch eine Reihe von Zitaten von anderen in diesem Buch. Es ist nur einfach mal, um klar zu machen, dass hier ist Repression und Unterdrückung etwas, um sie wegzubringen von ihrer eigenen Kultur. Und nicht, dass es damit getan ist. Es ist ein sehr hoher Prozentsatz von den Kindern auch in diesen Schulen verstorben. Sie sind nicht totgeschlagen worden, obwohl es einen hohen Grad von Missbrauch auch gab, auch sexuellen Missbrauch, sondern oftmals geschwächt an Krankheiten. Wir gehen davon aus, dass das zwischen 10% und 20% sind von Hunderttausenden von Kindern, sowohl in den USA als auch in Kanada. Und dieses Boarding- oder Residential School System ist erst in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert, gestoppt worden. Nicht, dass das nicht noch schon schlimm genug war, war das dann auch der Ort und Stelle, in dem Pseudowissenschaftler dort auch noch Versuche mit den Kindern gemacht haben. Und um zu schauen, warum sie so schwach sind oder warum sie an bestimmten Krankheiten damit auch gestorben sind. Und den Angehörigen, den Eltern ist nie mitgeteilt worden, wann und wie und woran ihr Kind gestorben ist oder wo es eventuell gestorben ist. Es ist eine enorme Grauzone, und es ist zaghaft, wird in Kanada sich ein bisschen dafür entschuldigt, um dann, gerade wenn man mal einen Schritt vorwärts gegangen ist und wieder zwei Schritte rückwärts, die Indigenen in anderen Projekten wieder spüren zu lassen, dass sie trotzdem nicht wert sind. Selbst unter einem pseudoliberalen Herrn Trudeau. Ja, und das letzte: Religion, da will ich gar nicht so weit ausholen. Religiöse, oder viele Natives bezeichnen das gar nicht als Religion, was sie da, an was sie glauben, sondern spirituell. Wir müssen uns ja nicht darüber unterhalten, ob wir ja Marx recht geben, Religion ist das Opium fürs Volk. Das ist eine Diskussion, die können wir gerne führen, die vielleicht auch gerne als auf der einen Seite gestanden anders ist. Aber auf der anderen Seite bin ich den Indigenen und auch ihrer Widerständigkeit ist doch lang genug verhaftet, also seit 20 Jahren. Also dass ich sage, diese Diskussion ist oftmals an diesem schrägen Form angenommen, nämlich dass wir diesen Menschen, denen man alles an Kultur hat mitnehmen wollen, auch noch erklären muss, wie Widerstand läuft und was Religion bedeutet und was nicht. Und da gab es auch leider eine traurige Geschichte der besserwisserischen revolutionären Kolonialisierung. Anstatt zu sagen, lasst die Leute erstmal ihre eigene Form von Widerständigkeit finden. Wir müssen doch gar nicht mit all denen das einverstanden erklären. Aber wir können doch irgendwo nicht schon wieder ihnen erzählen, wie sie ihren Widerstand aufzubauen und entwickeln haben. Und auch sagen, also das braucht doch auch die ganze Kultur nicht mehr. Wir übernehmen doch unsere Schablonen von Marx oder von Bakunin oder von wem auch immer. In der Hinsicht bin ich auch dann etwas kompromisslos auf Seiten der Natives, also wobei ich also hier wirklich kein Religionsmensch bin. Aber man hat ihnen das auch verboten ab den etwa 80er Jahren im 19. Jahrhundert, und das bis 1978 war das Ausüben für Native Americans von ihren Zeremonien, von ganz harmlosen, dieses Wetlodge bis hin zum Sonnentanz, bei strengster Strafe verboten. Und teilweise haben die Stammesregierungen, die ja selbst teilweise sehr korrupt waren und von sogenannten Apple-Indians aus dem Rot in Weiß geleitet wurden, haben ihre eigenen Stammes- oder ihre eigenen Nation-Angehörigen angezeigt oder verfolgt oder bestraft, wenn sie erwischt wurden, wenn sie diese Zeremonien durchgeführt haben. Ob das Vision Quest oder Schwitzhütte oder Sonnentanz war, Das musste in versteckten Winkeln irgendwo in der Wildnis stattfinden. Da fand das auch statt und da hat das auch überlebt. Und es gibt mittlerweile ein großes Wiedererwachen, sich diesen Dingen auch wieder anzunehmen, in dem Sinne, dass durch das American Indian Movement überhaupt wieder ein Bewusstsein entstand, wir sind Native Americans, wir sind nicht Teil des Melting Pots Amerika. Mit Blick auf die Zeit, jump ich mal jetzt einfach in die 50er, 60er Jahre, ganz kurz, Relocation, Termination, Fischereikonflikte und Polizeischikanen in Sandhagen. Relocation bezeichnet etwas wie die Zwangsumsiedlung von den Natives aus ihren Reservationen. Die Termination bezeichnet eine Politik, die in der Eisenhower-Ära vorbereitet wurde, die Reservate völlig aufzulösen. Ich könnte mal sagen, toll, ist ja eh Armutsviertel. Aber darum ging es nicht. Dummerweise hat man mitgekriegt, dass 70% der Bodenschätze alle in Reservatsgeländen lagen und dann kam man nicht mehr so schnell dran. Es sei denn, über den klar einfachen Möglichkeit ist, das macht man zu National Sacrificed Areas. Das heißt also, das sind für die Nation wichtige Gebiete, dann können sie alles enteignen und das versucht ja Trump jetzt wieder in neuem Stile aufzumachen, also auch damit Nationalparks oder auch Reservate zu verkleinern, damit man an die Bodenschätze drankommt. Nur so einfach war das am Anfang nicht und man hat dann versucht, die Leute in Städte zu locken und dann sind doch einige zu 10.000 in die Städte gegangen, weil etwas Besseres als Armut finden wir doch vielleicht überall. Fanden sie aber nicht, sind teilweise in städtischen Ghettos versunken und die gleiche Probleme, die sie vorher teilweise in den Reservaten hatten. Nur das Einzige, was sie nicht mehr hatten, waren freie Bildung, Steuerbefreiung, freie, wenn auch schlechte medizinische Versorgung, keine Jagd- und Fischereirechte mehr und. Sie waren auf einmal nicht mehr dort, wo sie ursprünglich waren und teilweise hat man versucht, ihnen dann auch ihre Mitgliedschaft in ihren Nations damit auch kaputt zu machen. Und man hat auch die ersten indianischen Nationen terminiert, das heißt, nicht nur die Reservate wurden aufgelöst, sondern dann auch die Stammesrechte auflösen. Das ganze Konstrukt ist von jemandem entwickelt worden, Dylan Meyer, der sich dadurch hervorgetan hat, dass er im Zweiten Weltkrieg die japanischstämmige amerikanische Bevölkerung in Konzentrationslager gesteckt hat. Und auch dazu ein kleines Zitat zu dieser Termination Area von Lynard, wie ihn das in seiner politischen Entwicklung beeinflusst hat. Die Politik von Dylan Meyer beaufsichtigt und vorangetrieben jenen Mann, der während dem Zweiten Weltkrieg für die Internierung japanischstämmiger US-Bürger verantwortlich war und so weiter. Für diejenigen, die sich weigerten, ihre Reservationen zu verlassen, brachen harte Zeiten an. Viele Menschen, vor allem alte, kranke und Kleinkinder, starben an den Folgen von Hunger, Unterernährung, Kälte und mangelnder medizinischer Versorgung. Und jetzt kommt das Zitat gleich von Lennart. Lennart Peltier beschreibt diese Zeit wie folgt. Zitat von ihm. Hunger war das Einzige, von dem wir genügend hatten. Oh ja, davon hatten wir ausreichend, genug für jeden. Und wenn verzweifelte Mütter ihre Kinder mit aufgequollenen Bäuchen ins Krankenhaus brachten, lächelten die Schwestern und sagten ihnen, die Kinder hätten nur Blähungen. Ein kleines Mädchen, das ganz in der Nähe von unserem Reservat wohnte, starb an Unterernährung. Für mich wurde sie einfach nur aufgelöst. Die Termination-Politik ist dann irgendwann doch zusammengebrochen und man hat auch einzelnen Völkern wie den Menominee ihre Reservate wieder zurückgegeben, aber das war doch bis dahin noch ein langer Prozess. Und als ein dritter Bereich, der halt nochmal auch so mit Repressionen sehr stark verhaftet war, waren die Fischereikonflikte. Natives hatten, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, in ihren Gegenden die Möglichkeit zu jagen, zu angeln, zu fischen und das hat man ihnen zugestanden. Es haben sich aber doch weiße Sportfischer und aber auch vielleicht weniger sportliche Fischer darüber geärgert, dass die Natives ihnen vielleicht dann doch die Fische wegnehmen könnten und die Trophäen oder die Gewinne oder alles zusammen. Vor allem aufgrund der Art, wie Natives gefischt haben mit Netz, wie sie das jahrhundertelang getan haben. Erstaunlicherweise haben sie nie dazu dabei dafür gesorgt, dass auch ein Fischort für immer verschwunden. Aber das wurde ihnen jetzt von den weißen Fischern vorgeworfen. Und dementsprechend hat man dann halt sich dagegen gewendet. Und die jeweiligen US-Föderationsstaaten haben dann auch diese Fischer, die weißen Angler, unterstützt. Und teilweise wurde den Natives dann auch mit Polizeigewalt diese Art von Angeln oder mit Netzenfischen verboten. es gab halt viele Szenen dann auch im Fernsehen, die diese Szenen übertragen haben und erstmals Natives gesehen haben. Oh, es gibt einige Leute, die sich von uns sogar wehren gegen bestimmte Dinge. Und sie sahen auch das extreme Maß an Polizeigewalt. Und auch da ein ganz kurzes Zitat. Und zwar, es gab diese sogenannten Fish-Ins und die bekannteste Stelle, und da finde ich auch immer noch symbolträchtig einige Erinnerungen, das war Frank's Landing. Und kurz ein Ausschnitt hier nochmal aus dem Buch. Da gab es wieder mal eine der Aktionen, unter anderem unterstützt durch den Hollywood-Schauspieler Marlon Brando, der auch dabei festgenommen worden ist und der mehrfach sich in Black Panther oder auch American Indian Movement-Aktionen mit eingeklinkt hatte. Während dem er aber nach ein paar Stunden wieder freigelassen worden ist, wurden indigene Aktivisten oder Fischer dann halt längere Zeit eingebuchtet. Nach so einer Aktion, in der halt auch Regierungsbeamte die Kanus von indigenen Fischern zerstört hatten, haben dann nachts zwei indianische Kinder wurden verhaftet, weil sie einfach auf dem Fluss waren mit einem kleinen Mädchen. Und als Erwachsene zur Hilfe kommen wollten, wurden Polizeieinheiten aus den umliegenden Orten angefordert. Weitere vier Tage später eskalierte die Situation bei einem angekündigten Fish-In von 27 Natives, davon 19 Frauen und Kinder vollends. Örtliche Polizei und an die 100 Bundesmarschalls zerstörten Boote und Netze, prügelten mit Schlagstöcken und Stahlrohren auf die Protestierenden ein und nahmen die 8 beteiligten Männer fest. Es waren unter anderem gerade die Ereignisse von 1964, 65, das war die damalige Zeit, die zur Politisierung vieler Natives beitrugen. Einer von ihnen war der damals 20-jährige Renard Berthier. Zeitreise, Sprung, 4 Jahre drauf. Das böse Jahr 68. Ja. 68, die Black Panther Party war schon gegründet. Es stand sozusagen aus dieser Blaupause des American Indian Movement. Aber das American Indian Movement entstand eigentlich erst einmal auch als Resultat nicht nur von politischer Aufständigkeit, sondern gegen Alltagsrepression. Alltagsrepression, ganz einfach, das, was wir heute feststellen, was wir hier feststellen, vielleicht, wenn man als ein Nichtweiser durch Kreuzberg geht, dass man schneller dann vielleicht eine Polizeikontrolle am Hals hat. Und ich kenne das aus Offenbach, und so, ich habe lange Zeit in einem sogenannten sozialen Brennpunkt gearbeitet. Die Kids, die dort wohnten, waren viel schneller das Objekt der polizeilichen Begierde als Kids aus dem Nachbarstadtteil, wo man natürlich dann in der Statistik auch nachweisen konnte, dass sie ja viel mehr Drogen in der Tasche hatten als die vom Nachbarstadtteil. Nur die hat man ja nie untersucht. Ja. Also das sind ja die Folgen von diesem Racial Profiling oder das wir eine Kriminologie Labeling Approach nennen. Das fand dort in den Großstädten statt, denn man hatte ja mit dieser Relocation- und Termination-Politik doch jetzt Zehntausende von Natives in Großstädten leben. Ein Ballungsgebiet war Minneapolis-St. Paul in Minnesota. Und man kann sich das so vorstellen, Wochenende, Natives frei, hatten auch ihre Kneipen und Treffpunkte. Und irgendwann ist die Polizei dort vorgefahren und vorne in diese Kneipen oder Lokale oder Treffpunkte reingestürmt. Und wenn die versucht haben, hinten rauszurennen, standen hinten die großen Gefangenentransporter und haben gleich die Leute abgegriffen. Dann wurden die dann abgefahren, durften dann Samstag, Sonntags gemeinnützige Arbeit machen, was weiß ich, Baseballfelder wieder sauber machen, Parks sauber machen, die Straßen kehren, um am Montag, weil viele hatten noch einen ganz normalen Job, dann wieder rausgelassen zu werden, damit sie auch wieder zu ihrem Job gehen. Hintergrund war dann immer, ja, sie hätten die Ordnung und gestört, wäre betrunken, alkoholisiert gewesen, was in den meisten Fällen überhaupt nicht der Fall war. Und das war epidemisch. Das war so für viele, gerade für männliche Natives, so ein Dauerschicksal. Einigen Leuten hat es dann gereicht. Und einige von diesen Leuten waren Leute, die selbst im Knast saßen, nicht aus politischen Gründen, sondern Klauerei, Diebstahl. Irgendwie haben vorhin ja was über Chiapas gehört. Armut ist ja nun ein Massenphänomen für Indigene. Also die Beseitigung von Armut verleitet halt auch manchmal Dinge zu tun, die mit dem Strafgesetzbuch ganz freundlich gesagt kollidieren. So, und dementsprechend saßen sehr viele auch in Knästen. Darunter unter anderem Clyde Ballacourt und Dennis Banks, die irgendwelche niedrigen Bagatelldelikte begangen haben, die aber im Knast angefangen haben zu lesen und fanden tatsächlich, obwohl es schwer zu finden ist, einiges über ihre Geschichte. Und dann hörten sie ja natürlich auch irgendwas über die Organisation bei den anderen People of Color, in Black Communities, und dass es dann eine Black Panther Party gab. Und dann überlegten sie, als sie im Knast rauskamen, sich was Ähnliches aufzubauen. Das hieß erst einmal Concerned Indians of All America, stellten aber fest, die Abkürzung lautet CIA. Deswegen klingt nicht gut. Die Deutschen übrigens auch nicht besorgt, die Indianer von ganz Amerika, der BIA gewesen, also Bureau of Indian Affairs, das andere Feindbild, was damals die politisch sich langsam aufrichtenden Natives hatten. Also haben sie es nicht genau benennen bei uns. Und sind vier Aktivistinnen nachts zu Dennis Banks und Clyde gegangen und gesagt, wir brauchen drauf, wir nehmen den jetzt Begriff Indians weg und wir machen daraus jetzt unser Begriff. Und holen uns den Begriff jetzt einfach. Und wir nennen uns American Indian Movement. Und so wurde daraus das American Indian Movement. Und was machte das American Indian Movement? Es ist genau in den Wochenenden dorthin gefahren, wo die Polizei immer zugeschlagen hat und standen daneben. Ähnlich ausgestattet wie die Black Panther in einer Fantasieuniform mit einem Barret und mit diesem Zeichen, was sie dann langsam hatten, und standen einfach daneben. Das war natürlich für die Polizei ein ziemlich großes Ärgernis. Dann sind die auch teilweise dann zu den Haftzellen hinterhergefahren. Die hatten jetzt auch einen eigenen Streifenautos und Streifenmotorräder, alte Klapperkisten, aber immerhin. Und das passte denen schon dreimal nicht. Also hat man vor allem die ersten Gründungsmitglieder und, ich sag mal, Protagonisten des AIM auch immer wieder sehr hart körperlich angegangen, sind zusammengeschlagen worden, immer wieder auch selbst festgenommen worden, geschandelt worden. Aber die haben nicht aufgegeben. Und diese Hartnäckigkeit hat tatsächlich dazu beigeführt, dass nach einem Dreivierteljahr diese polizeilichen Willküraktionen ziemlich gestoppt oder runtergefahren wurden. Das war merklich. Gleichzeitig haben aber die Aktivisten auch gemerkt, es gibt noch andere Dinge. Da haben sie einfach mal rübergeschaut, was machen wir mit der Panthers, und haben Frühstücksprogramme gemacht, haben sich um Ausbildung gekümmert, um Drogen- und Alkoholprävention, um Rechtsberatung, Rechtsunterstützung, weil Leute dann angeklagt waren, egal aus welchen Gründen auch immer. Und haben also im Prinzip sich auch zu einer sozialen Gruppe entwickelt und haben aber auch angefangen. Und Dennis Banks hat es sehr schön in seiner Biografie geschrieben, warum sind sie auch das erste Mal wieder in Reservate gegangen. Und dann prallten dort Welten zusammen. Traditionelle Native Americans, die mit den Jungen erstmal gar nichts anfangen konnten, auch nicht wollten. Und die Jungen, die mit den Alten nichts anfangen konnten. Aber daraus ist dann im Laufe der Zeit eine sehr unheimliche Allianz geworden. Weil beide waren sich nicht bereit, diesem amerikanischen System mehr anzupassen. Auch nicht im Sinne von Civil Right. Das American Indian Movement war den Black Panthers und sozialrevolutionären Gruppen wesentlich näher als Martin Luther King in der, sagen wir mal, in der Phase vor 68. Denn Martin Luther King hat ja dann auch in seinen letzten Monaten ja dann doch auch ein Stück weit den Zahn zugelegt in der Formulierung von Widerständigkeit. Ja, und mit American Indian Movement waren natürlich dann viele Aktionen dann auch verbunden, obwohl Alcatraz nicht unbedingt die Besetzung der Gefängnisinsel, also so das eine der Sternstunden des indigenen Widerstandes wurde, wo sie das erste Mal auch wahrgenommen wurden aus den USA hinüber nach Europa und nach Asien. Und es waren vor allem, muss man mal wirklich sagen, es waren vor allem japanische Journalistinnen und Journalisten, die das Tor zur Welt für die Natives eröffnet haben, die von Japan aus und mit dem Umweg dazu nach Europa aufschnappte. Aber auch innerhalb der USA. Und für viele Americans war es eigentlich, was mit Indianern, gibt es die noch? War da mal was? Und tatsächlich sahen sie auf einmal Aktionen, die Besetzung dieser Gefängnisinsel, die auch noch supported wurde, natürlich sehr stark durch namhafte Leute wie Marlon Brando, Jane Fonda, die Schauspielerinnen und Schauspieler aus Hollywood oder ja, Rockmusikern, die damals sehr bekannt waren, wie Creedence Clearwater Revival, die das Boot, das dann Alcatraz immer mit Lebensmitteln, Medikamenten, allen möglichen versorgt hat, hieß auch Clearwater. Das war von der Band gespendet worden und auf dem Boot auch vor der Insel dann ein Support-Konzert gegeben. Und das Boot ist dann später im Auftrag des FBI von jemandem in die Luft gesprengt worden. Aber das war also im Prinzip der Auftakt. Und zwar aber auch der Auftakt dann schon wieder einer neuen Repressionswelle. Denn natürlich dann kam der Marsch der gebrochenen Verträge nach Washington, dessen Verlauf das BIA-Gebäude für fast eine Woche besetzt gehalten wurde und auch ziemlich innerlich entkernt worden ist, weil man alles gebraucht hat, um die eindringenden Polizeieinheiten auf Abstand zu halten. Und während sich draußen sowohl Indigene als auch Nicht-Indigene und Supporter versammeln, wo es auch das erste Mal einen Zusammenschluss gab von ja, über alle ethnischen Herkunftsgruppen hinweg. Und man am Schluss auch tatsächlich erfolgreich davon abziehen konnte mit sehr viel Geheimmaterial im ganzen LKW von den Dokumenten. Und in dieser Besetzungsaktion wurde auch ein junger Mann als Sicherheitsverantwortlicher seitens des FBI wahrgenommen, der jetzt in den Fokus vom FBI geriet. Wieder Leonard Peltier. Dann, was uns hier in Europa vor allem überschwappt war, Wounded Knee, der auch das letzte große militärische Massaker 1890 an Lakota stattfand, mit weit über 100 Toten, wurde dann ein Ort, der für eine kurze Zeit besetzt werden sollte. Wobei die Aktion war völlig anders geplant. Die alten Stammeshäuptlinge und spirituellen Führer haben das American Indian Movement um Hilfe gebeten, weil in der Reservation war mittlerweile ein Klima des Terrors ausgebrochen. Es gab einen korrupten Stammespräsidenten, Dick Wilson, der hat eine eigene Todesschwadron aufgebaut. Natives schießen auf Natives. Diese Goons oder Guardians of Oglala Nation wurden ausgerüstet mit Waffen durch das FBI, durch die BIA-Polizei und andere Polizeieinheiten, mit Alkohol, mit Munition, mit Geld. Und die machten Jagd auf zwei Zielgruppen. Die alten traditionellen Lakota-Indianer, weil die waren einfach nicht integrierbar und stellten sich ständig quer. Und die jungen, in die Reservate zurückkommen, politisierten Natives. Und vor allem, dass sich abzeichnet, diese sehr unterschiedlichen Welten fingen an, eine Brücke zu bilden. Und das war für diese Stammesregierung, die korrupt war und die im Prinzip einen Teil, ein Achtel der Reservationsgebiete an die US-Regierung verschenkt hatte, wegen Uranvorkommen, ein Dorn im Auge. Man rechnet, dass die Goons etwa 60 Natives in dieser Reservation geschossen haben. Vor den Augen des FBI, vor den Augen der Polizei, muss nie eine polizeiliche oder juristische Verfolgung dieser Straftaten. Heute nennen wir die ganze Zeit offiziell Reign of Terror, Herrschaft des Schreckens. Und wenn ihr mal Lust habt, schaut mal, googelt mal den Film Halbblut Thunderheart. Ist ein Spielfilm, aber bietet ein gutes Bild des Schreckens, was damals war. Und also das Schrecken ist ziemlich groß. Und ich kenne eine Reihe von den alten Leuten, die heute 80 sind, die damals zusammengeschossen worden sind, es überlebt haben und hochtraumatisiert heute noch sind. Und Wounded Knee war als eine kleine Aktion gedacht, um dagegen zu protestieren. Man hat die Aktion von Pine Ridge, dem Ort, umgelenkt, weil dort warteten schon längst schwer bewaffnete Polizeieinheiten und diese Goons auf die Leute vom AIM. Und man hatte den kleinen, historisch bedeutsamen, auch mit traumatischen Erfahrungen behafteten Ort Wounded Knee ausgewählt und ist mit 200 Leuten dort etwa hingefahren. Was man nicht erwartet hat, dass innerhalb von Stunden das Ganze mit militärischen Mitteln umzingelt war. Und dann war das eigentlich nicht, wie es so schön auch heißt, eine Besetzung über 71 Tage, sondern es war vor allem auch eine Belagerung, in der am Schluss auch zwei indigene Aktivisten durch den Waffeneinsatz der National Guard und was weiß ich auch immer ihr Leben verloren haben. Wir gehen davon aus, dass die Goons aber auch Leute, die sich dorthin durchkämpfen wollten und die unterstützen wollten, abgefangen haben. Es wird geredet davon, dass es Massengräber gibt, in denen noch Dutzende von Leuten, die Leute unterstützen wollten, verscharrt worden sind. Diese ganze Reign of Terror-Geschichte hat dann immer weiter um sich gegriffen und macht es auch wieder mal jetzt hier kürzer. Es gab Morde an Indigenen außerhalb der Reservation. Der Terror in der Reservation hielt an. 1975 riefen erneut 12 von 13 Stammeshäuptlingen des American Indian Movement um Hilfe. Man konnte einfach, alte Leute konnten nicht über die Straße gehen, um nicht Gefahr zu laufen, überfahren zu werden, erschossen zu werden, Frauen vergewaltigt zu werden, Häuser in Brand gesteckt zu werden. Und ich könnte da wirklich aus dem, was mir Zeugen da mitgegeben haben, einen ganzen Abend gestalten, dass einem schlecht wird. Das American Indian Movement kam und hat ein Schutzcamp aufgebaut. Auf dem Gelände einer alten Lakota-Familie in Oglala. Und gleich wurde kolportiert, das sind unterirdische Bunker, das sind Waffenlager, Sprengstofflager, also hochterroristisches Terrain. Außerdem ist das American Indian Movement seinerzeit laut FBI die gefährlichste Terrorgruppe, kommunistische Terrorgruppe in den USA gewesen. In dieses Camp rasten dann an einem Morgen zwei FBI-Agenten. Man muss sich vorstellen, das FBI quartiert, unterirdische Bunker, Waffenlager, Sprengstofflager, hochterroristisch, aber zwei FBI-Agenten rasen dort rein, um einen jugendlichen Indigenen zu verfolgen, der einem anderen gebrauchte Cowboy-Stiefel geklaut hat. Das ist erstmal kein Offizialdelikt, da hat das FBI gar nichts dran zu suchen, sondern nur bei Kapitalverbrechen haben die in Reservaten das Recht zu agieren. Und dementsprechend waren die auch ständig in der Pine Ridge Reservation, weil die wurde langsam zum Hotspot des Ames. Und da mit der apostrophierten Terroristen durfte das FBI da auch agieren. Aber für sowas ist nochmals die Stammespolizei zuständig, wenn einer was klaut. Es fuhren zwei Leute rein in dieses vermeintliche Hochterror-Camp. Es entwickelte sich eine Schießerei und ein junger AIM-Aktivist und die beiden FBI-Agenten haben ihr Leben ausgehaucht. Heute wissen wir zum Beispiel, dass derjenige, der den jungen AIM-Aktivisten erschossen hat, selbst ein indianischer Polizist war, der vorher vom FBI als Scharfschütze ausgebildet worden ist. Ich weiß über den Namen, ich kenne die Familie sogar aus der Reservat. Traurig genug. Es gibt eine große Nebelwand, wie der Tod der FBI-Agenten zustande gekommen ist. Es gibt viele Legenden, es gibt das, was in Linnards Buch steht, was in vielen Büchern in den USA steht, was auch in Michael Schiffmanns und meinem Buch steht. Ich muss da vielleicht dazu sagen, ich mache seit 2002 Menschenrechtsarbeit in einem Reservat und auch in einigen anderen, aber seit 2004 auch Sozialprojekte und Jugendprojekte. Und habe da einen ganz anderen Zugang zu den Menschen teilweise dort, also dort, wo wir aktiv sind, im gesamten Reservat. Und dadurch, dank dieses Vertrauens, kriege ich viele Dinge mitgeteilt, die ich auch teilweise nicht in diesem Buch schreiben durfte und ich auch hier nicht verlaufen lassen darf, aber da werden Bilder von dem Ablauf dieser Tat deutlich. Wenn die mal herauskommen, wird klar, dass die Inhaftierung Peltiers wohl der größte Justizskandal des 20. und 21. Jahrhunderts sein wird. Wenn das so zutrifft, das Problem ist, bislang gibt es auch für mich noch keinen okay dazu, weiter was zu sagen. Die Menschen dort unten haben weiterhin was zum Leben. Und die Alten, denen sagen, unser Leben ist uns egal, wir haben Enkel und wir haben Kinder. Und deren Leben machen wir uns große Sorgen. Und die Kräfte, die damals das alles verdreht haben, die sind heute noch aktiv. Also dementsprechend sind die beiden FBI-Agenten umgekommen. Verfolgt wurden dann hauptsächlich drei Natives, Leonard Peltier, Dino Butler und Bob Robideau. Die letzten beiden genannten wurden vorher festgenommen, vor ein Gericht gestellt. Der Richter, kurze Rede, langer Sinn, hat sie freigesprochen, indem er abgesagt hat, ihnen erscheinen alle Beweise des FBI manipuliert. Es kommt ihnen nur vor, als würde das American in die Mufen zerschlagen werden. Wir sind beim Thema Repression. Und das Zweite ist, außerdem hätten sie vom Notwehrrecht gelten. Nur von ihrem Recht auf Notwehr hätten sie jetzt darauf zugegriffen. Der Hinweis, dass die beiden Agenten aus nächster Nähe kaltblütig, als schon schwer verletzt waren, erschossen worden sind, hatte der Richter auch weggewischt und hat gesagt, ja, das ist kaltblütig, das ist brutal, das ist widerlich. Aber man kann es nur verstehen, vor einer Völkermordgeschichte und dem, dass FBI-Waffen hier über 60 Leuten vor den Augen der Polizei, und das FBI nicht bildlich vor den Augen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, umgebracht worden sind. Es war zu erwarten, dass es aber zu einer Eskalation kommt und dies ist auch wieder provoziert worden, dadurch, dass die FBI-Agenten da reingerast sind. Das konnte man sich doch wohl hochrechnen. Welch ein Zufall, dass rundherum die Nationalgarde gerade Scharfschützenmanöver gehabt hat, dass die Goons in der Nähe waren, innerhalb von Minuten wurde der ganze Punkt, wo die Schießerei losging, hermetisch umstellt. Und was ich zumindest offiziell sagen kann, ist, dass es polizeiliche Schützen gab, die so mitgemischt haben, dass die Situation noch eskalierte, die selbst auch wiederum auf Polizisten geschossen haben. Und dass es wohl auch Polizisten gab, die schon unten auf der Höhe des Camps waren. Das haben die Zeugen gesagt, die da unten unter anderem mit Hilfe von Leonard Peltier haben flüchten können, als sie selbst noch Kinder waren. Leonard Peltier wurde später festgenommen, ein halbes Jahr später oder ein Vierteljahr später in Kanada und ausgeliefert. Repression. FBI hat eine Zeugin dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie drei Falschaussagen gemacht hatte und aufgrund der letzten ist er dann aus Kanada ausgeliefert worden. Später hat sie diese Aussage zurückgenommen mit dem Hinweis, man hat ihr gedroht, ihre Kinder zu entfernen, dass man sie umbringt, dass man ihr die Hände abhackt und so weiter und so fort. Später hat selbst der Außenminister Kanadas gesagt, hätten wir das damals gewusst, hätten wir den Mann nie ausgeliefert und hätten ihn wohl aus der Haft entlassen. Hätte. Aber seit 1976 sitzt er seit dem 6. Februar dauerhaft im Knast. Das American Indian Movement hat im Prinzip zu einer der größten Polizeiaktionen der amerikanischen Geschichte geführt, in der Verfolgung Peltiers, in der Kriminalisierung des Widerstands, ähnlich erfolgreich wie bei den Black Panthers durch die Co-Interpro-Strategie, das heißt die Widerstandsszenen zu unterwandern und dass die Leute sich am Schluss gegenseitig als FBI-Spitzen verdächtigen und teilweise auch kontrollieren oder verpfeifen oder was auch immer. Also gelingt es uns nicht mit polizeilichen Mitteln den Widerstand aufzulösen, sondern wir das durch solche Influencer machen. Ja, also da ist man sehr erfolgreich gewesen, hat die Repressionsspirale natürlich extrem hochgeschraubt. Nachträglich wurden auch die Aktivisten, die hinter Pandemie standen, erstmal zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt und auch von anderen Aktionen. Wir sind so viele. Es fanden sich aber immer wieder auch dann Richter, die Zweifel gehabt haben. Bei Lindert war das nicht der Fall, den hat man für ein anderes Gericht gestellt, wie Bob Robidor und Dino Butler. Dennis Banks zum Beispiel, der für mehrere Jahre dann verurteilt worden ist wegen Wounded Knee, der fand einen Richter, der später dann auch gesagt hat, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was es da ging. Und auch dafür gesorgt hat, dass Dennis Banks früher aus dem Haft wieder rausgekommen ist. Lange Zeit war dann auch Aktivitäten, es waren immer kleinere Aktivitäten in indigenen Amerika dann am Laufen. Vielleicht noch zum Ausgang, wie es Lindert momentan geht. Er hatte ja letzten Monat seinen 75. Geburtstag. 43,5 Jahre im Knast, war drinnen fast einmal verblutet nach einer Operation, lag mehrere Wochen im Koma. Schwer krank, hat ein Bauchschlagader-Aneurysma, heißt so eine Verdickung, dass der Schlagader kann jederzeit platzen. Sie weigern sich, ihn nie zu operieren, weil er Hochsicherheitstrakt gefangen ist, müsste es auch mindestens so dick werden. Und anscheinend haben die da eine klare Sache, damit es auch, denn wenn es platzt, gibt es da wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Ja, der verblutet erinnert mich. Der mal blind ist, der Diabetes hatte, der einen Schlaganfall hatte und wie gesagt, es waren verschiedenste Aktionen, wo nur weltweit der Protest es geschafft hat, dass überhaupt eine medizinische Behandlung erfolgt und teilweise dann auch noch nach dieser verfuschten Kieferoperation, an der er fast verreckt war, dann nochmal in die Mayo-Klinik gekommen ist, eine Klinik seines Vertrauens. Das wäre ohne internationale Solidarität kaum möglich gewesen. Lindert hat bis heute nicht aufgehört, sich für die Belange der Indigenen auch aus der Haft einzusetzen. Auch im Rückblick vorhin auf die Veranstaltung zuvor hier über Chiapas, zum Beispiel auch dann Lebensmittelkonvois nach Chiapas zu organisieren aus der Haft heraus für die Zapatistas oder für die Menschen dort und unterstützt soziale Aktionen für Kinder. Es gibt so ein kleines Stipendium für indigene Kinder aus der Pine-Reservation, das dann für das er dann aus der Haft Spenden sammelt und das dann den Kids dann für ein Studium zugutekommt. Er engagiert sich aber auch in politischen Dingen, zum Beispiel gibt es Statements im Kontext jetzt, was vielleicht nochmal so ein Thema sein mit der Pipeline-Proteste. Oder er hat auch ein Grußbotschaft mit vielen anderen Natives abgenickt, die ich am Rande des Hambacher Waldes von mehreren tausend Leuten vorlesen konnte. Aber Lindert hat nachgebohrt und hat dann gesagt, Mike, schreib mir doch mal bitte, um was es da genau geht. Also wir sind selbst im E-Mail-Kontakt, soweit er nicht im Lockdown ist. Und dann habe ich ihm ein paar Facts geschrieben und dann hat er für diese große Aktionswoche, wo 50.000 Leute da waren, einen anderthalbseitigen Brief zur Unterstützer der Leute im Hambacher Wald geschrieben, den ich dort vorlesen konnte. Und ich glaube, es tut mir unheimlich gut, wenn man sich gegenseitig Solidarität beweist. Das ist für die Leute hier gut. Das weiß ich noch, wie Floyd McGraw Westerman in der Startbahn gesungen hat, wie uns das hilfreich war. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, das zu organisieren. Ein Payback. Und wir schreiben hier, indigene Freunde, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Lasst uns einfach diese Welt gemeinsam rocken. Und kurz darauf war ich auch in einer Delegation von 5 Indigenen dann in Hambacher Wald gewesen. Mit Berichten zu Lindertischen Pipeline-Protesten, aber auch mit jeder Menge rebellischen Hip-Hop-Songs. Noch zum Ausgang. Lindert sitzt, wie gesagt, momentan im Lockdown. Soll bis Ende des Jahres eventuell aufrechterhalten werden. Man kann ihm Briefe schreiben, er kann keine E-Mails empfangen im Moment. Er kann keine Telefonate empfangen, keine Besuche empfangen. Das Essen wird ihm dreimal täglich unter der Tür durchgeschoben. Alle 3 Tage darf er gerade mal 20 bis 30 Minuten raus, um sich zu duschen. Und dann zu einer ärztlichen Behandlung, das wird ja ohnehin in Balls und Chains rausgeführt. Das heißt so, Füße und Ketten und dann mit schweren Gewichten dran, als wäre ein 75-jähriger, schwer kranker Mann, der wegen guter Führung 20 Jahre Rabatt hat. Deswegen sagt er, ich sitze gar keine 43 Jahre, ich sitze 63 Jahre. Ja, ich habe 23 Jahre Gutschrift hier, Leute. Ja, eine Art dieses besonderen indigenen Humors manchmal. Ist das eine sehr, sehr harte Zeit und ich weiß, dass es im Moment auch physisch und psychisch sehr, sehr schlecht geht. Ich habe hier noch so lakonisch gesagt, an seinem 75. Geburtstag hätten wir eine kleine Mahnwache vor der Botschaft, einen Tag drauf die Lesung des Schwarzen Risse und einen Tag drauf wieder noch eine Kundgebung vor der Botschaft. Beim 75. Geburtstag, da hören andere Leute Champagnerkorken knallen. Das Knallen, was er gehört hat, war das Zuschmeißen von Gefängnistüren, wenn er überhaupt was gehört hat. Reiten wir ins Heute. Ja, Dakota Access All Pipeline, die Banalität des Bösen. Das ist ein Bild aus den Pipeline-Protesten in Kanada. Das sind die sogenannten Tiny House Warriors. Ich sag dann gleich noch was dazu. Ja, Angela Davis dürfte bekannt sein, der Typ daneben kenne ich nicht. Aber was ist die Banalität des Bösen heute? Repression. Schauen wir uns an, wer in den Knästen sitzt in den USA. Oben ein schönes Zitat von Angela Davis aus ihrem Büchlein. Und Jim Ross hat, das ist auch von Angela Davis zitiert worden, mal aus Montana dargestellt, wie das aussieht, das Verhältnis von Gesamtbevölkerung, Natives in der Bevölkerung von Montana und wie viel bestellen sie aber im Knast. Und in Süd-Dakota habe ich das selbst mal aus Quellen versucht herauszufinden. Und unten drunter fand ich jetzt gerade noch in Counted, weil das ist in The Guardian veröffentlicht worden von 2016, weil wir sind ja alle auch irgendwo, haben wir mitgekriegt, es gibt Black Lives Matter, aber es gibt mittlerweile auch Native Lives Matters und. Und ich habe mal versucht zu recherchieren, wie sieht es denn aus mit den Todesopfern in der polizeilichen Gewalt. Also wenn man die Total-Zahlen anschaut, sind die Natives wirklich nicht sonderlich im Vordergrund mit 24. Gegenüber 266 aus, sag ich mal, People of Color, / Black, und dann drunter Hispanic, Latinos und dann die Weißen, die sogar die höchste Rate stellen. Und dann unten nochmal Asians. Aber wenn man sich anschaut, auf 1 Million von der jeweiligen ethnischen Gruppe zeichnet sich ein anderes Bild ab. Von 1 Million Natives sind es dann tatsächlich, das ist eine viel höhere Zahl wieder, ja, also proportional zur Bevölkerung. Sind die Natives tatsächlich dann wiederum die, die am meisten von Todesschüssen getroffen worden sind. Einfach nur bei Statistiken kann man so oder so lesen. Und dann zeigt sich zumindest, auch bei nur 24 ist das prozentual zur Bevölkerung überhaupt von Indigener dann der höchste Prozentsatz auf einmal. Es ist auch völlig unwichtig. Es zeigt auch das hohe Maß von Polizeigewalt und von tödlicher Polizeigewalt in den USA. Und es zeigt natürlich auch genau, wie die Zusammensetzung in Knästen, dass es vor allem People of Color betrifft, egal welcher ethnischer Herkunft es ist. Pipeline-Proteste, was, da würde ich jetzt ganz gerne noch mal ein paar Sätze dazu sagen, haben auch für den Enormen und für die Natives selbst auch unglaubliche Solidarisierung beigetragen. Es waren Indigene aus allen Teilen der Welt auf einmal dort oben in den Camps gewesen. Es waren kubanische Ärzte da, es waren aus der Ostküste jüdische Rabbis da, es waren Imame da aus der Ostküste, es waren Anarchisten von der West Coast, East Coast da. Es war fast alles da, was sich dagegen stellte und Solidarität zeigen konnte. Es waren aber auch Kriegsveteranen der US-Armee da, die als das eine Lager notfalls mit National Guard aufgelöst werden sollte am 2. Dezember, das mit 2000 Veterans hochgefahren ist und sich dazwischen gestellt haben und gesagt haben, wir stellen uns als Lebensschutzschild vor die Camp-Besetzer und für die Leute, die hier oben Aktivisten sind. Und wenn wir das anlegen, kommen demnächst nochmal 5000 Veteranen hoch. Es ist wie beim Vietnamkrieg, es gibt die reaktionären Veterans und es gibt welche, die aus der Geschichte versucht haben zu lernen. Hier wurden natürlich die Proteste mit Begeisterung aufgenommen. Und mir ist auch bei mancher Szene dann wirklich der Hut hochgegangen. Und im Sinne, wie lange wollt ihr eigentlich da euch noch gewaltfrei im Sinne von zivilen Ungehorsams verhalten? Letztendlich muss ich sagen, es ist gut, dass es so gekommen ist, denn gegen diese militärische Armada hätten die überhaupt nicht aufkommen können. Es sind ja am Schluss auch harte, also auch Schusswaffen eingesetzt worden seitens der National Guard, der Fund, der Security-Leute und der Polizei. Es sind Gummimunition eingesetzt worden, Taser, Tränengas, Pepperfork, es sind Sonarwaffen eingesetzt worden, Kampfhunde. Also eine riesige Maschinerie ist dort in Gang gesetzt worden, gegen die man sich hätte kaum irgendwo mit militanten Mitteln richtig wehren können. Und dennoch gab es durchaus die clandestine Diskussion. Das ist nicht so wirklich sehr bekannt. Aber ich weiß es, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir wissen, wo noch die alten Waffenbunker vom American Indian Movement sind. Wo die dann irgendwann, als die Verfolgungsphase zu heiß war, auch dann auch gesagt haben, die tun wir mal weg. Auch aus einer anderen historischen Sicht, die sagten, die Bloody Generation ist vorbei. Die neue Widerstandsgeneration, das sind Ärzte, Mediziner, Medien, Cracks, Juristen, alles Indigene, die mittlerweile studiert haben und sich in anderen Formen des Kampfes gegeben. Weil mit Waffengewalt werden wir nicht in den USA das System kippen können. Ja. Vor allem nicht als eine tatsächliche Minderheit in der Bevölkerung. Aber es war irgendwo kurz vor der Campräumung die Diskussion. Und es sind Leute auch hochgefahren und haben mit den Verantwortlichen der Standing Rock Reservation unterhalten und haben gesagt, also wir raten euch ab, aber ihr entscheidet, wenn das Signal kommt. Stehen aber auch hunderte schwer bewaffnete Natives da. Und dann wird es aber hier zu bürgerkriegsähnlichen Szenen kommen. Wir müssen wissen, die Waffen sind einsatzbereit, liegen griffbereit, aber wir raten euch selbst davor ab, weil wir können da was entfachen, aber wir letztendlich am Schluss die Leidtragenden sind. Aber was man dabei herbeigeführt hat bei diesen Protesten, ich gehe gar nicht auf die ökologischen Effekte ein von diesen Pipelines. Und ich finde es wichtig, die Kämpfe, die antikapitalistischen Kämpfe, die Menschenrechtskämpfe, die ökologischen Kämpfe, die antikolonialistischen Kämpfe auch im Kopf miteinander zu verbinden. Und das bietet dieses Thema auch hervorragend her. Aber was es vor allem gebracht hat, ist ein wahnsinniges Maß an neuen Repressionsgesetzen, die es in den USA losrollen. Ich habe nur mal geschaut auf 70 Seiten bei dem Law Cracker und bei einigen anderen in South Dakota und North Dakota. Und es geht vor allem um Einschränkungen des öffentlichen Protestes, es geht um Vermummungsverbote, es geht um Proteste auf den Highways, also Straßenblockaden. Alles Dinge, die hier noch vielleicht als Ordnungswidrigkeiten oder niedrigere Straftaten wegfallen. Zumindest in den beiden Hotspot-Staaten Nord- und Süd-Dakota, die auch bekannt dafür sind, dass sie hochrassistisch sind und immer sich noch durch Indigenenfeindlichkeit auszeichnen, sind jetzt jede Menge Gesetze ins Leben gerufen worden und auch jetzt schon bereits in Kraft. Zum Beispiel Einschränkung öffentlichen Protests, wenn damit können Versammlungen von mehr als 20 Personen, von 20 und mehr Personen im öffentlichen Raum verboten werden, falls diese mit Zerstörungen auf dem öffentlichen Gelände oder mit Verletzungen der Nutzungsrechte verbunden sind oder anderen Dingen oder zu Verkehrsbehinderungen führen könnten. Also letztendlich können sie damit alle Sachen verbieten. Mindeststrafe 1 Jahr Knast oder $2,000. Man soll mal merken, $4,000 ist jetzt hochgerechnet das Durchschnittseinkommen einer Familie in der Pine Ridge Reservation pro Jahr. Nur viele Natives kennen auch überhaupt nicht diese neuen Gesetze und es wird wahrscheinlich demnächst für gefühlte Knäste sorgen. Für Proteste in der Nähe von Öl- oder Gaspipelines 2 Jahre Knast oder $10,000 Strafe. Vor allem, wenn man sich Zutritt zu den Einrichtungen oder zu den Geländen verschafft oder in deren unmittelbaren Nähe halt Aktivitäten durchführt oder auch den Funktionen von Pipelines unterbricht. Für friedliche Proteste gibt es einen Sonderrabatt von nur 1 Jahr Knast oder $4,000 Strafe. Und für geplant und durchgeführte Beschädigung, da habe ich keine Haftzeit gefunden, die dürfte aber wahrscheinlich im zweistelligen Bereich sein, $500,000 Strafe. Die Strafen richten sich, und wie gesagt, ich habe da noch viel mehr rausgesucht, wie gesagt, auch Vermummung, Verkleidung, langjährige Haftstrafen, hohe Geldstrafen, auch wenn mehr, in manchen Stellen sogar 3 Personen werden an Veransammlungen verboten. Und es gilt nicht nur, dass man verurteilt werden kann, wenn man bei Aktionen teilnimmt, nein. Wenn man dazu aufruft, wenn man sie mit Solidaritätsadressen unterstützt, wenn eine Organisation das unterstützt. Also zum Beispiel unsere Aktion, unser Verein wäre jetzt ein amerikanischer Verein und würde sagen, we support the protest at Pipeline XL oder wo auch immer, dann könnten wir juristisch damit genauso haftbar gemacht werden. Das heißt, einerseits könnten wir in den Knast gehen, wir könnten hohe Geldstrafen bekommen und es gibt auch so etwas wie Fonds, die jetzt aufgebaut werden und die müssten wir dann Strafgelder zahlen. Mit diesen Fonds werden dann Reparaturleistungen oder Ausgaben im Kontext von diesen Protesten dann wieder Staatsausgaben finanziert. Das heißt, die Protestierenden zahlen die Polizeieinsätze, die Reparaturen und all das, was praktisch mit den Protesten eventuell geschehen ist, wird oft umgelegt auf die Protestierenden. Und so gibt es jetzt eine Reihe von Gesetzen. Auch auf Bundesebene versucht man die jetzt umzusetzen, also als Federal Laws, da sind sie aber bislang abgeschmiert worden. Das wird eine Frage der Zeit sein. Vor allem Trump, der so dumm wie sonst was ist, ist gar nicht in anderer Hinsicht so unclever. Der setzt ja praktisch jetzt Richter ins Amt rein. Da wird kein Mensch den Namen Trump noch kennen, aber US-Richter sind bis zu ihrem Lebensende Richter, ja, die gerade in den oberen Gerichtsbehörden. Und die werden womöglich 10, 20 Jahre so auf diesen Posten sitzen und damit ganz viel zur Gestaltung dann auch des amerikanischen Rechtssystems beitragen. Das heißt also auch hier, der tolle Blick auf die indigenen Widerstandsaktionen, die uns ermutigen. Auf der anderen Seite ziehen sie eine wahnsinnige Repressionswelle hinterher. Und ich weiß halt einfach, die Natives, die ticken anders. Die fahren da hoch und die kümmern sich da nicht auch mit rum. Nehmen Aktionen teil. Und ich zeige jetzt auch gleich nochmal einen Filmausschnitt von dort oben für 4 Minuten. Verbunden mit Musik. Die wird es als erste in die Kneste wieder spielen. Mit Sicherheit. Und damit, was ich eigentlich mit dieser Zeitreise andeuten wollte, es ist eine der längsten Repressionsgeschichten, nicht nur Völkermordgeschichten, sondern es ist eine der längsten Repressionsgeschichten überhaupt in Amerika. Und ich erinnere mich an ein Zitat von Dennis Banks, das er im Kongress oder im Tribunal in Wisconsin mal von sich gegeben hat, bei dem ich als Vertreter aus europäischen Unterstützergruppen war. Indem er damals die Zwischenfälle in den 70er Jahren, aber das kann man auf heute übertragen, so formuliert. Wir waren im Krieg und im Krieg sagst du nicht, wer schießt, wer auf wen schießt. Dies war ein Krieg, der vor Jahrhunderten begann und immer noch anhält. Wir sind das Ziel des längsten unerklärten Krieges in der Geschichte der US-Regierung. Leonard Peltier ist ein großer Krieger. Er ist wie all die anderen, die im Camp lebten. Sie hörten den Ruf der Bevölkerung. Sie kamen, um den Menschen beizustehen. Und so ist dies auch zu erinnern. Dies ist die einzige Art, dies zu erinnern. Da war ein Krieg am Laufen, ja, und wir haben hierauf entsprechend geantwortet. Es waren nicht wir, die diesen Krieg begannen, es war das FBI. Get this far! We come at you against this violence! Soweit die zusammengetragenen Ausschnitte von Michael Kochs Vortrag. Er war noch etwas länger, hat auch einige Videos gezeigt, was wir hier im Radio natürlich so nicht wiedergeben können. Wer ihn das genauer interessiert, der kann sich auch mal die Webseite vom Toccata e.V. anschauen. Die heißt leonardpeltier.de. Ich wiederhole das nochmal, www.leonardpeltier.de. So, Radioaktiv Berlin ist nun zu Ende. Bevor Ina Kaas mit dem Rocklabor kommt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben, wo ihr diese und auch viele andere Sendungen, die wir produziert haben, nochmal hören könnt. Die Webseite dazu ist radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Und ja, leitet das gerne auch an Freunde und Bekannte weiter. Wir freuen uns, wenn mehr Leute auch diese Podcasts zu hören bekommen. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 politischer Gefangener in den USA. Und danach wünsche ich gute Unterhaltung mit Ina Kaas und dem Rocklabor. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.